Prolog zur Wiedereröffnung des Theaters in Weimar am 8. November 1787 von Friedrich von Schiller. Der Frühling kam, wir flohen in die Ferne, der großen Freudegeberin Natur verließen wir den schönen Schauplatz gerne. Sie flieht, und schmucklos liegt die Flur. Ein düstrer Flor sinkt auf die Erde nieder, sie flieht, und wir erscheinen wieder. An ihre Freuden wagen wir, die unsrigen bescheiden anzuschließen, das bange Lebewohl von ihr vielleicht durch unsere Spiele zu versüßen. Durch frohen Scherz und ein gefühltes Lied des Winters trauge Nächte zu betrügen und edle Menschen edel zu vergnügen. Was Mode zwang und Schicksal schied, durch süße Angst und wonnevolles Weinen in Banden schöner Gleichheit zu vereinen, auf wenige Augenblicke nur der Menschheit schönes Jubelfest zu feiern, den süßen Stand noch einmal zu erneuern, den ersten Stand der heiligen Natur. Wir, die mit Zittern vor den Pöbel der Afterkenner uns gewagt, wir nahen ihnen unverzagt, wir stehen kühn und dreist vor ihnen. Wir fürchten nichts, nur kleine Geister spotten des zagenden Talentes. Sie allein sind reich durch fremde Armut, rein durch fremde Schuld. Sie brauchen mühsam durch Verkleinerung der andern sich zu heben. Der große Mann verachtet nicht, der gnädigste von allen Richtern ist der Kenner. Was der große Mann vermisst, ersetzt er gern von seinem Überflusse. Er winkt mit freundlich sanftem Gruße dem zagenden Talent hervor. Mit großmutsvollem Wohlgefallen trägt er die junge Kunst empor. In seine Hände bitten wir zu fallen, doch schweige über uns der Tor. Dies Haus und diese glänzende Versammlung sah unsern Anfang und verzieh. Was wir geworden, wurden wir durch sie. Wir geben ihr, was sie uns gab, zurücke. Wird sie die Blume, die sie selbst mit eigner Hand gezogen, die zu ihren Füßen dankbar blüht, zertreten? Das wird sie nicht. In Wüsten, wo man sie nicht suchte, erfreut uns eine wilde Rose mehr als in Hesperiens verschwenderischen Gärten ein ganzes Blumenheer. Die Muse, noch zu furchtsam sich zu zeigen, schickt mich voran, ein Sinnbild ihrer Schwäche und ihrer Schüchternheit, ein Kind. Was Männer nicht erbitten dürfen, darf ein Kind vielleicht erflehen. Seine Unschuld besticht, entwaffnet den gerührten Richter. Die fürchterliche Waage sinkt aus seinen Händen. Er vergisst, dass er gerecht sein wollte und verzeiht.